erlangen unendliche Zahl. Der schädliche erlangen unendliche Zahl. Die Sorgen der Wollust, die Schätze zu mehr. Die werden das Haar. Schädliche Dornen, unendliche Zahl, die Sorgen der Wollust, die Schätze zu mehren. Der schädliche Dornen, unendliche Zahl, die Sorgen der Wollust, die Schätze zu mehren. Die werden das Feuer der höllischen Qual. Ich leh.